vietnamesische Außenministerium kündigte an, dass rund 50.000 vietnamesische Soldaten noch im Laufe dieses Jahres aus dem benachbarten Kambodscha abgezogen würden. In Hanoi heißt es weiter, dass die verbleibenden 50.000 Mann dem kambodschanischen Oberkommando unterstellt werden. Sie sollten außerdem mindestens 30 Kilometer von der thailändisch-kambodschanischen Grenze zurückgezogen werden. Ein Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums bestätigte auch noch einmal die Absicht seiner Regierung, bis Ende 1990 alle Truppen aus Kambodscha zurückzuziehen. Mit diesen Initiativen soll kurz vor dem amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen offensichtlich noch einmal die Bereitschaft der Sowjetunion signalisiert werden, auch in Indochina, ähnlich wie in Afghanistan, bei einem regionalen Konflikt zu einer politischen Lösung zu kommen. Beim bevorstehenden Gipfeltreffen in Moskau werden Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow insgesamt viermal zusammentreffen. Eine ursprünglich für Montagnachmittag geplante fünfte Begegnung wurde wegen anderweitiger Verpflichtungen Gorbatschows gestrichen. Für die Gespräche zwischen Reagan und Gorbatschow sind insgesamt 6 Stunden eingeplant. Der US-Präsident macht derzeit in Helsinki Zwischenstation. Berater der sowjetischen Führung hoffen, dass das Gipfeltreffen die Beziehungen zwischen Washington und Moskau dauerhaft verbessern werde. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zu einer Entmilitarisierung des sowjetisch-amerikanischen Verhältnisses zu kommen, sagte der Leiter des Amerika-Instituts in der UdSSR, Arbatov. In Washington bemühen sich unterdessen führende Senatoren beider Parteien um eine baldige Ratifizierung des INF-Abkommens zum Abbau der atomaren Mittelstreckenwaffen. Der Weg dazu ist frei geworden, nachdem die konservativen Gegner des Vertrages ihren Widerstand aufgegeben hatten. Zum amerikanisch-sowjetischen Gipfeltreffen hat Vietnam Initiativen zur Entschärfung des Kambodscha-Konflikts ergriffen. Die Regierung in Hanoi kündigte einmal den Abzug von 50.000 der schätzungsweise 120.000 vietnamesischen Soldaten aus Kambodscha an. Zum anderen erklärten sich die Vietnamesen bereit, mit den kambodschanischen Widerstandsgruppen zu verhandeln. Die Gespräche könnten in Jakarta mit Indonesien als Vermittler stattfinden, hieß es in Hanoi. Die sowjetische Parteiführung will die Amtszeiten für Spitzenfunktionäre begrenzen. Die Nachrichtenagentur TASS veröffentlichte entsprechende Leitlinien, nach denen Funktionäre künftig nur noch 2 Amtszeiten zu je 5 Jahren im Amt bleiben dürfen. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei hat diesen Programmentwurf bereits gebilligt. Die All-Unions-Konferenz der KPDSU Ende Juni wird darüber abstimmen. Sollte diese erste Parteiversammlung nach mehr als 40 Jahren dies billigen, wäre davon auch Parteichef Gorbatschow betroffen. Die KPDSU müsste dann Wege finden, die Nachfolge der Spitzenfunktionäre zu regeln, was bisher immer zu Machtkämpfen im inneren Zirkel der Partei führte. Manche sagen, ich bin davon überzeugt, dass alles kaputt gehen wird durch einen Atomkrieg oder dass Chemie und Technik die Umwelt kaputt machen. Nur das habe ich bei mir im Hinterkopf. Ich will nicht dauernd daran denken. Und dieser Zustand ist massenhaft verbreitet. Und das bedeutet, dass viele Politiker glauben, Recht zu haben, wenn sie sagen, tut doch nicht so, als wären diese Kinder heute alle mit solchen düsteren Fantasien geplagt. Horst Eberhard Richter sprach über Alltagserfahrungen der psychotherapeutischen Abteilung des Gießener Klinikums im Umgang mit 12- bis 15-Jährigen. Vordergründig verhielten sie sich wie gleichaltrige, vorhergegangene Generationen mit Berufswünschen, mit Zukunftsplänen, mit Glückserwartungen. Doch sie seien nur scheinnormal, denn unterschwellig rechneten die meisten von ihnen mit dem abrupten Abbruch alles Existierenden und das noch innerhalb ihrer eigenen Lebenszeit. Zugleich wüssten sie jedoch, dass die damit verbundenen Ängste von den Erwachsenen nicht zugelassen werden. Folglich nehmen sie die gesellschaftliche Verlogenheit als gegeben hin und spielten die Vorherrschende als Ob-Zuversicht mit. Vor dem Plenum des Kongresses vorgetragen, stieß Horst Eberhard Richter damit zum Kernproblem friedenspädagogischer Erziehung heute vor. Dass es nämlich gilt, diese als Ob-Mentalität in der Schule zu durchbrechen, die Ängste der Kinder ernst zu nehmen und die Ursachen eben dieser Ängste offen zu behandeln. Dabei war er sich durchaus bewusst, dass vielerorts bereits der Abbau von Feindbildern als unzulässige Indoktrination angeprangert wird. Nicht nur anderswo, auch hierzulande. Die Lehrer sehen sich ähnlich wie viele Ärzte und Naturwissenschaftler innerhalb der Friedensbewegung einer massiven politisch-wirtschaftlich-militärischen Machtallianz gegenüber, die nichts mehr fürchte als eine psychologische Aufweichung der Rüstungsbereitschaft. Deshalb scheue sie auch nicht vor der Behauptung zurück, gerade durch ihr Thematisieren werde die Atomfurcht hervorgerufen. Stattdessen sei jedoch das Gegenteil der Fall. Es geht nicht darum, Ängste zu erzeugen oder etwa Panik zu machen, sondern die vorhandenen realistischen Ängste und Sorgen der Kinder zur Sprache zu bringen, ihnen zu helfen, das zu formulieren. Eine pädagogisch-therapeutische Doppelfunktion mithin. Es gibt einzelne Projekte an Schulen, wo man so etwas gemacht hat, schon mit Kindern der 5. und 6. Klassen. Und man hat gefunden, dass es den Kindern wie eine Befreiung erschien, dass sie darüber mal reden konnten. Womit Horst Eberhard Richter vor dem Kongress an eine abgründige Paradoxie rührte. Gegenüber dem tatsächlichen Weltzustand verhalten sich Erwachsene offenkundig infantiler als Jugendliche. Je mehr sich jedoch die Älteren an eine Weiter-so-Ideologie klammern, desto geringer schätzen die Jüngeren ihre Zukunftschancen ein. Beispielhaft trat das in den Daten einer Repräsentativbefragung von mehr als 1200 Jugendlichen in Dänemark zutage, auf einem der 65 Workshops des Kongresses von Jürgen Pauli Jensen vorgestellt, Professor für Psychologie an der Königlich-Dänischen Hochschule für Erziehungswissenschaften in Kopenhagen. Als das Wichtigste ist immer erstens Atomkrieg und zweitens Angst, die Eltern zu verlieren. Die sich vor einem Atomkrieg fürchten, machen 82 je 100 aus, ein erschreckend hoher Prozentsatz. Noch alarmierender jedoch, dass zwischen 15 und 17 je 100 daraus ableiten, keine eigene Lebensperspektive mehr zu haben. Wenn solche Kinder nichts erwartet von der Zukunft, dann haben sie auch keine Motivation, etwas zu tun. Warum sollte man etwas tun, wenn die Welt nicht so lange hier bleibt? Um ein Vielfaches höher aber noch der Anteil derer, die über ihre Ängste nicht mit Erwachsenen reden können. Das heißt, das ist nicht nur ein Kinder- oder Jugendproblem, das ist auch ein Erwachsenenproblem. Fast Gleiches ergab eine Analyse von Rita Wahlström, Professorin für Psychologie an der finnischen Universität Jyväskylä. Das Ergebnis war, dass rund 80% an erster Stelle Angst vor Krieg äußerten, gefolgt von der Befürchtung, arbeitslos zu werden. Sehr viel weniger sorgten sich um Schulprobleme, darum krank zu werden oder um Ähnliches. Problems at school or to get ill or things like that. Lennart Friens, Erziehungswissenschaftler an der Universität Utrecht, berichtete auf dem Bonner Kongress über das Verhalten 6- bis 12-Jähriger in den Niederlanden. Wir haben entdeckt, dass Kinder über 40 verschiedene Begriffe des Friedens und sie haben über 50 verschiedene Begriffe des Kriegs. Ihre Alltagssprache lasse erkennen, dass Mädchen von Beginn an gegen Krieg seien, Jungen hingegen zunächst noch in der Logik des Systems denken. Wenn Jungen denken an Soldaten, dann denken Mädchen an die Opfer. Wenn Jungen denken an Gewehre, dann denken Mädchen an Häuser, die kaputt gemacht sind. Wenn Jungen denken an Technologie, dann denken Mädchen an zerstörte Verhältnisse zwischen Menschen. Im Alter von 11-12 Jahren breche jedoch auch bei den Jungen die psychische Verdrängung der atomaren Gefahr zusammen. Dann sind die Kernbomben ein Unterteil des Weltbildes geworden und dann wird es für Jungen ziemlich schwierig, noch Vertrauen zu haben in Politik. Viele Jungen werden zynisch oder wenn sie das nicht werden, dann brauchen sie etwas des Humors, um mit der Problematik fertig zu werden. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern nahmen auch die niederländischen Wissenschaftler bei den befragten Kindern Reaktionen der Erleichterung wahr. Wir haben manchmal gefunden, dass Kinder so etwas hatten für endlich habe ich über diese Sache sprechen können. Exemplarisch für die Bundesrepublik präsentierte der Mannheimer Soziologe Ottmar Vorländer auf dem Kongress Ergebnisse der Befragung von 3500 Jugendlichen durch den Psychotherapeuten Horst Petri vom Klinikum Steglitz der Freien Universität Berlin. Der erste Punkt ist, dass die größte Hoffnung der Kinder die Hoffnung nach Frieden ist. Was gekoppelt ist auch mit dem zweiten wichtigen Ergebnis, dass ihre größte Angst die Angst vor einem Krieg ist. Gefolgt erst an zweiter Stelle von der Beeinträchtigung ihrer eigenen Gesundheit oder an dritter Stelle der Arbeitslosigkeit ihrer Eltern. Auch diese Studie belegt eines deutlich. Kinder, die mit Eltern oder Lehrern offen reden können, werden sehr viel besser mit ihrer Furcht fertig. Dies ist für uns als Friedenspädagogen ein wichtiges Zeichen dafür, dass wir den Kindern in der Auseinandersetzung mit ihren Ängsten helfen können, indem wir die Tabuisierung aufbrechen und wenn möglich über den Schritt des Redens auch hinauskommen zur Aktion, zum gemeinsamen Handeln von Eltern mit Kindern. Was besagt, dass es nicht darum geht, Ängste aushaltbar zu machen, sondern ihre Ursachen zu beseitigen. Und das heißt, drängender und dringlicher denn je, die Volksvertreter danach zu befragen, welches Volk sie eigentlich vertreten. Denn wenn die Handlungen die Regierenden, die Regierten zunehmend um ihr Leben fürchten lassen, dann kann die Politik nicht stimmen, die in ihrem Namen betrieben wird. Was das ins Pädagogische gewendet bedeutet, das machte auf dem Bonner Kongress stellvertretend Dieter Wunder klar, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wer nach wie vor mit den Kategorien Krieg und Frieden denkt, zur Lösung zwischenstaatlicher Probleme, der macht sich meines Erachtens heute eines Verbrechens schuldig. Und deswegen meine ich, muss jeder Politiker angegriffen werden, jeder Militär, der diese traditionellen Kategorien seinem Handeln zugrunde legt. Damit für Blickpunkt am Mittag zu unseren Korrespondentenberichten. Aus Moskau kam eine Meldung, die von Sowjetexperten im Westen als Sensation gewertet wird. In bisher beispielloser Weise hat nämlich die Sowjetführung Selbstkritik geübt, hat eingestanden, eine Teilschuld am Ost-West-Konflikt und da vor allem am Wettrüsten zu tragen. Selbstkritik an sich, das ist für die Sowjetunion nichts Neues, aber sie war bislang Sache von Individuen, Selbstbezichtigungen Einzelner, die irgendwo, irgendwie gegen die eine reine marxistische Lehre gesündigt hatten. Jetzt also Selbstkritik kollektiv. Festgehalten in einem umfangreichen Thesenpapier der Kremlführung, dazu aus Moskau Hans-Peter Riese. Die mit Spannung erwarteten sogenannten Thesen zur Parteikonferenz Ende Juni, die heute veröffentlicht worden sind, zeigen, dass der Reformkurs von Generalsekretär Gorbatschow ohne wesentliche Abstriche fortgesetzt wird. Es wird festgestellt, dass 3 Jahre, so lange währt der Reformprozess insgesamt, zu wenig Zeit seien, um so radikale Umstrukturierungen der Wirtschaft und der Gesellschaft durchzuführen. Das Zentralkomitee, das die Thesen ausgearbeitet und als Vorschlag für die Konferenz vorgelegt hat, räumt ein, dass es auf vielen Gebieten noch keine ausreichenden Erfolge gebe. Insbesondere habe das Nebeneinander von neuen und weiter existierenden alten Methoden die Reformen geschwächt. Einen langfristigen Erfolg, das heißt eine strukturelle Unumkehrbarkeit der Reformpolitik, so die Thesen, sei nur möglich auf der Basis einer weitgehenden Demokratisierung der gesamten Gesellschaft. Der überwiegende Teil des Papiers beschäftigt sich mit Vorschlägen eben zu diesem Thema. Herausragend dabei ist die Anregung, die Amtsperioden von Funktionsträgern der Partei auf eine zweimalige Wahl und insgesamt 10 Jahre zu begrenzen. Eine direkte Wiederwahl kann dann nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Wahlgremiums erfolgen. Die Wahl ist geheim durchzuführen. Diese Regelung soll für alle Ebenen der Partei eingeführt werden, einschließlich, so muss man jedenfalls schließen, des Generalsekretärs selber. Der zweite radikale Vorschlag betrifft die strikte Ämtertrennung zwischen Staats- und Parteifunktionen. Die Partei, so heißt es in den Thesen, soll keine direkten Anweisungen mehr an Staatsorgane geben, sondern sich auf die politische Gestaltung des öffentlichen Lebens konzentrieren. Auch die in der Sowjetunion übliche Mehrfachmitgliedschaft in verschiedenen Gremien soll eingeschränkt werden. Die Thesen plädieren für eine saubere Trennung von exekutiven und legislativen Gremien. Dies bedeutet vor allem eine Stärkung der sowjetischen Parlamente, der Sowjets, auf allen Ebenen. Sie sollen ihre eigentlichen Funktionen als Volksrepräsentanten wiedererhalten und eine echte Kontrolle über die Exekutive ausüben. Die Thesen lassen allerdings auch keinen Zweifel daran, dass sich diese Reformen im Rahmen des sozialistischen Systems bewegen werden, wie es durch die Oktoberrevolution 1917 geschaffen worden ist. In mehreren Stellen allerdings wird ausdrücklich betont, dass es notwendig sei, einen sozialistischen Rechtsstaat zu schaffen, in dem nicht nur die bisher im Vordergrund stehenden sozialen Rechte der Menschen garantiert sein müssen, sondern auch individuelle Rechte wie das auf freie Rede und Versammlungsfreiheit. Das Bemerkenswerte an diesen Thesen ist die rückhaltlose Offenheit, mit der frühere Fehler und Fehlentwicklungen in der Sowjetunion angesprochen werden. Von Moskau nach Washington. Dort wird aus Sicht der Reagan-Administration noch heute höchstwahrscheinlich gut, was lange gewährt hat, und zwar die Ratifizierung des amerikanisch-sowjetischen Abkommens zur Abschaffung der atomaren Mittelstreckenraketen, kurz INF. Für Präsident Ronald Reagan, der zurzeit in Helsinki Kraft schöpft für den übermorgen beginnenden Gipfel in Moskau, kommt die Absegnung daheim im Senat sozusagen 12:05. Es wird also mit dem Mitbringsel für Gastgeber Michail Gorbatschow doch noch klappen. Reagans Stabschef Howard Baker sitzt in Washington, aufgepackten Koffern, um die Ratifizierungsdokumente gewissermaßen per Express nach Moskau zu bringen. Die Entscheidung auf dem Kapitolshügel ist für 16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit festgesetzt. Aus Washington, Burkhard Birke. Die letzten großen Hürden auf dem Weg zur Ratifizierung sind gestern fast alle übersprungen worden. So ist ein Antrag der Demokraten angenommen worden, der die Zustimmung des Senates für den Fall vorschreibt, dass eine spätere Regierung INF neu interpretiert. Die Verankerung dieser Klausel in die Senatsresolution zur INF lag den Demokraten sehr am Herzen. Sie werfen nämlich Präsident Reagan vor, er habe den ABM-Vertrag willkürlich reinterpretiert, um sein Raketenabwehrsystem im Weltraum zu erproben. Eine solche Neuauslegung soll bei INF nicht möglich sein, zumindest nicht ohne Platzhead des Senates. Die Mehrheit der Senatoren hat auch einem Antrag zugestimmt, der futuristische, also Laserraketen, in das Abkommen mit einbezieht, das alle landgestützten Mittelstreckenraketen der Supermächte in Europa beseitigen wird. Das waren sozusagen die harten Nüsse, die es gestern im Verlauf der Debatte zur INF zu knacken galt. Im Rahmen einer insgesamt sehr respektvoll und sachlich geführten Diskussion wurde freilich die ganze Fragenpalette der amerikanischen Beziehungen zur Sowjetunion noch einmal angerissen. Da wurden in verschiedenen Anträgen Menschenrechtsprobleme an das Abrüstungsabkommen gekoppelt. Da galt es, das ein oder andere Detail der Verifikation, also der Kontrolle der Raketenverschrottung, noch einmal zu klären. Und da war die Rede von Start. Es war wieder einmal der erzkonservative Republikaner Jesse Hens, der dieses Mal mit einem Antrag zur Senatsresolution und nicht zum Vertragstext von INF die Gemüter etwas erhitzte. Hens, der mit Aufgabe seiner Verzögerungstaktik durch die sogenannten Killer Amendments zum INF-Vertragstext offenbar auch seine völlige Polemik abgestreift hatte, forderte für den Senat genauen Aufschluss über alle Abrüstungsvorschläge, die Präsident Reagan in Moskau machen wird. Für die meisten Senatoren ein Unding. Der Präsident könne schließlich nicht seine Strategie zur Halbierung der strategischen, der Langstreckenwaffen publik machen und somit die Verhandlungen gefährden. So das Argument, mit dem Hens Antrag zu den Startverhandlungen abgeschmettert wurde. Und zwar sehr rasch. Überraschend schnell wurden die meisten Zusätze und Anträge generell im Senat gestern behandelt, dank der äußerst geschickten Taktik der Senatsführer. Vor allem der Vorsitzende der demokratischen Mehrheitsfraktion, Robert Byrd, ließ immer wieder die Möglichkeit eines Zeitlimits wie ein Damoklesschwert über dem Senat schweben. Ein solches Zeitlimit würde die Debatte auf 30 Stunden begrenzen und ließe gewisse Anträge grundsätzlich unter den Tisch fallen. Die Debatte kam gestern sogar so in Schwung, dass der Führer der Republikaner, Robert Dole, schon die Abstimmung in greifbarer Nähe sah. Dass es dann doch anders kam, ist auf einen Antrag der Republikaner zurückzuführen, in dem die Demokraten eine Entkräftung ihres Reinterpretationsverbotes sahen. Vielleicht ging es den Demokraten gestern Nacht aber auch einfach nur zu schnell. Und vielleicht musste im Rahmen des parlamentarischen Tauziehens und Geplänkels eine Frist gewahrt bleiben. Ist der Kalte Krieg jetzt vorbei? Einen solchen Gedanken für bare Münze zu nehmen, wäre natürlich voreilig. Aber nichtsdestoweniger wird dieser Krieg wie jeder andere einmal zu Ende gehen. Und nichts wäre gefährlicher, als sich hinter der Logik der ewigen Konfrontation zu verschanzen. Der Tag wird kommen, wo es keine Berliner Mauer mehr gibt, wo sich am eisernen Vorhang keine kommunistischen und imperialistischen Soldaten mehr gegenüberstehen und wo die NATO und der Warschauer Pakt nicht mehr existieren. Es genügt, das Vorgehen der deutschen Außenpolitik und einer Reihe von Unternehmern zu betrachten, die darauf brennen, mit den Ostblockfirmen gemeinsame Projekte zu starten, um sich bewusst zu machen, dass im Westen für solche Ideen ein aufnahmebereites Klima entsteht. Unter diesen Voraussetzungen wäre es ein Irrtum der UdSSR, das Monopol für den Zeitplan des Ausstiegs aus dem Kalten Krieg zu überlassen. So gerechtfertigt es auch ist, auf der Hut zu sein und auch auf militärischem Gebiet wachsam zu bleiben, so notwendig ist es auf der anderen Seite, sich immer eindringlicher klarzumachen, dass das Kräfteverhältnis zwischen Ost und West nicht mehr allein an der Zahl der Bataillone und der Atomsprengköpfe gemessen wird. Dies hofft der Kommentator der Pariser Zeitung Le Monde. Die spanische Zeitung El País fordert von den Europäern eigenständiges Handeln. Vor dem Gipfeltreffen zwischen Reagan und Gorbatschow gibt das Blatt zu bedenken: Ein indisches Sprichwort sagt, dass dort, wo sich zwei Elefanten streiten oder lieben, kein Gras mehr wächst. Europa, das vom Entspannungsprozess profitiert, muss jedoch aufpassen, dass es von den Großen nicht an den Rand gedrängt und von der Umarmung der Elefanten nicht plattgedrückt wird. Daher muss Europa jetzt noch klarer seine Einheit anstreben, eine eigene Persönlichkeit entwickeln und fähig sein, die dritte große Macht zu werden und nicht nur mehr Rivale oder Verbündeter der anderen beiden zu sein, sondern aktiver Teilnehmer am Fortschritt der Welt, der sich auf andere Fundamente gründet als die Konfrontation. Soweit El País aus Spanien. Nicht ganz ohne Vorbehalte sieht Le Quotidien de Paris die bundesdeutschen Handelsbeziehungen zum Osten. Im Vorfeld des Gipfels beschreibt das Blatt die sowjetische Außenpolitik so. Gorbatschows Politik ist so spezifisch deutsch, dass die Bevölkerung und die führenden Politiker der Bundesrepublik mehr oder weniger beschlossen haben, den Kreml-Chef beim Wort zu nehmen. Schon vor seiner Premiere auf dem Gebiet der Abrüstung hatte Gorbatschow in den Augen der Westdeutschen eine unschätzbare Geste gemacht, als er erstmals dem DDR-Parteichef die Erlaubnis zu einem Besuch der Bundesrepublik gab. Die Visite Honeckers hat zwar äußerlich nichts an den innerdeutschen Beziehungen geändert, aber sie hat einen Präzedenzfall geschaffen, der von einer beträchtlichen Erhöhung der Besuchsgenehmigungen für die DDR-Bürger begleitet war. Über den innerdeutschen Rahmen hinaus war Gorbatschows Linie auch nicht ohne Einfluss auf das Schicksal der deutschen Minderheiten in den Ostblockstaaten. Bleibt noch ein anderer Aspekt für das wachsende Interesse an der UdSSR, die Handelsbeziehungen. Die Bundesrepublik ist bereits der führende Handelspartner der Sowjetunion im Westen und hat beste Aussichten, es auch weiterhin zu bleiben. Soweit Le Quotidien de Paris zum deutschen Aspekt der Ost-West-Beziehungen. Die Wiener Neue Arbeiterzeitung erwartet nicht viel vom Gipfel, weil sie dem amerikanischen Präsidenten die Kompetenz nicht zutraut. Die Wiener Zeitung schreibt, Reagan ist in Finnland. Kein Mensch weiß, was er dort macht, aber alle wissen, was dort mit ihm gemacht wird. Der große Kommunikator wird aufmunitioniert für den Gipfel. In diesem endlosen letzten Jahr der Ära Reagan wurde der Glanz des schon vorher angeschlagenen Präsidenten endgültig abgekratzt. Enthüllungsbücher aus dem Weißen überschwemmen derzeit den US-Markt. Man hört von Pannen, die passieren können, wenn man Ron einmal nicht so gut vorbereitet. Man hört davon, wie Gorbatschow Reagan bereits in Reykjavik bei Vier-Augen-Gesprächen fast über den Tisch gezogen hat. Der Moskauer Gipfel ist an und für sich keine große Sache. Dennoch ist es nicht gerade beruhigend zu wissen, dass einer der beiden, die dort verhandeln, von der ganzen Sache eigentlich keinen Tau hat. Manfred Bornschein gehört zum großen Medientross, ist inzwischen in Moskau gelandet und schildert seine ersten Eindrücke. Die Einreise. Ehemalige Moskau-Korrespondenten sind erstaunt. Keine langwierigen bürokratischen Formalitäten, keine Fragereien, keine Zollkontrolle. Die Anmeldung im Hotel. Auf den Pass müssen Sie einen halben Tag warten. Oder sind Sie wegen des Gipfels hier? Ja, dann warten Sie nur 10 Minuten. Das Hotel Rossiya, 6000 Betten. Hauptquartier der meisten Fernsehberichterstatter. Satellitenschüsseln vor der Tür, strenge Sicherheitsmaßnahmen. Dicke Kabelbündel in allen Gängen. Man wundert sich, dass wir nur Zimmer wollen, denn die Amerikaner haben Umbauten verlangt. Die Zimmer, an denen ich vorbeikomme, sind vollgestopft mit Technik. In einem sehe ich Fernsehmonitore in der Badewanne liegen. Ein Schneideraum offensichtlich. Glasnost zum Gipfel. Die Fernsehgeräte auf den Zimmern sind alt und schwarz-weiß. Aber auf Kanal 5 gibt CNN, das amerikanische Nachrichtenkabelfernsehen. Die Wochenzeitung Moskau News erscheint heute mit einem Kinderbild auf der Titelseite. Mit großen Scheren schneiden ein kleiner Ronald Reagan und ein kleiner Gorbatschow den Raketen die Sprengköpfe ab. TASS meldet, in Moskaus Stadtbild herrscht der Gipfelbutton und das Gipfel-T-Shirt vor. Heute Morgen konnte man sehen, wie sich die Leute um Zeitungen gerissen haben, die Gorbatschows Demokratisierungsthesen veröffentlichten. Eine Demonstration von Perestroika vor der Ankunft des amerikanischen Präsidenten. Und, wie viele hier sagen, eine Revolution für dieses Land. Im Übrigen gibt sich die sowjetische Seite immer noch etwas verwundert über Ronald Reagans Wunsch, am Montag mit Dissidenten zusammenzutreffen. Der Termin wird hier offiziell als Treffen mit ausgewählten sowjetischen Bürgern angekündigt. Man hätte lieber andere ausgewählt. Michail Gorbatschow, so sagte man, hat in Washington ja auch vor allem Leute von hohem Rang, von Kompetenz und Einfluss getroffen. In letzter Minute Ratifizierung des Mittelstreckenwaffenabkommens im US-Senat. Doch für ein Start-Abkommen, Halbierung der strategischen Nuklearraketen, reichte diesmal nicht die Zeit. Vielleicht schafft das ein fünfter Gipfel noch in diesem Jahr. So geht es bei diesem Gipfel wohl mehr um eine Bestandsaufnahme der Beziehungen, weitere Annäherung vielleicht und zur Einstimmung auf das bevorstehende Ereignis gab es in Helsinki, Reagans Zwischenstation, eine Rede. Mit Noten von nicht ausreichend bis befriedigend für die Entwicklung in der Sowjetunion. Der amerikanische Präsident geht am Ostseeufer spazieren, wirft Kieselsteine ins Wasser und sammelt Kraft für den Gipfel im von hier nur noch knapp 900 Kilometer entfernten Moskau. So war das auch gedacht. Der 76-jährige Ronald Reagan wollte durch den dreitägigen Aufenthalt in Finnland über die belastenden Auswirkungen des Zeitunterschiedes zwischen Washington und Moskau immerhin 8 Stunden hinwegkommen. Gerade eben war sein erster und einzig wichtiger öffentlicher Auftritt in Helsinki. Eine Rede in der Finlandia-Halle, also dort, wo 1975 die Regierungschefs von 35 Nationen die KSZE-Schlussakte unterzeichnet haben. Reagan ging dabei im Blick auf den Gipfel vor allem auf die Frage der Menschenrechte ein. Er zog Bilanz, machte Gorbatschow auch ein paar Komplimente über das, was er schließlich doch erreicht habe, aber ließ an einem keinen Zweifel. Zugeständnisse, die widerrufbar sind, reichen nicht aus. Sie müssten in die Gesetze eingehen, das hieße, das sowjetische System müsse sich ändern. Unrealistisch sei das, so Reagans rhetorische Frage. Unrealistisch habe zunächst auch der INF-Vertrag angemutet. Unrealistisch auch der Abzug der Sowjets aus Afghanistan. Soweit Helsinki, Hans Gressmann, Moskau hat bereits reagiert. Nur wenige Stunden nach Reagans Rede hat die sowjetische Nachrichtenagentur TASS Kritik geübt. Die Agentur wirft Reagan vor, der UdSSR Lektionen erteilen zu wollen. Der US-Präsident habe offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen, dass Moskau die Schlussakte von Helsinki anerkenne und respektiere. Und gerade so, als wolle Gorbatschow den Sozialismuskritikern im Westen weiteren Wind aus den Segeln nehmen, nach den Neuigkeiten der letzten Tage ein Stück Marktwirtschaft durch freiere Genossenschaften, Parteiämter künftig nur noch auf Zeit, da veröffentlicht TASS, die sowjetische Nachrichtenagentur, und auch das wird wohl Aufsehen machen, die herbe Kritik des Zentralkomitees an Moskaus bisheriger Außenpolitik. Die sowjetische Führung hat sich in bisher beispielloser Weise zu außenpolitischen Fehlern der Vergangenheit bekannt. Die Außenpolitik sei hinter grundlegenden Wandlungen in der Welt hergehinkt. Auch habe man Chancen verpasst, heißt es in einem Thesenpapier des Zentralkomitees, das Verständnis zwischen den Nationen zu vermehren und Spannungen zu vermindern. Moskau habe in seinem Streben nach militärischem Gleichgewicht stellenweise Gelegenheiten versäumt, die Sicherheit durch politische Mittel zu erzielen. Die UdSSR sei in ein Wettrüsten hineingezogen worden, das dem sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt sowie dem internationalen Ansehen des Landes geschadet habe. 1985 in Genf, 86 in Reykjavik, 87 in Washington und nun schließlich in Moskau. Obwohl Reagans Amtszeit zu Ende geht, könnte es sogar noch zu einem fünften Gipfeltreffen in diesem Jahr kommen. Das sind aber noch Gerüchte. Dieser Moskauer Gipfel wird aber, und das ist jetzt schon klar, nicht so spektakulär werden wie der Washingtoner, als das Abkommen zur Verschrottung der Mittelstreckenraketen unterzeichnet wurde. Immerhin kann Reagan noch darauf hoffen, dass er Gorbatschow die Ratifizierung des Vertrages durch den Senat präsentieren kann. EG und RGW, scheinbar, aber eben nur scheinbar, haben sich da zwei Wirtschaftsblöcke wechselseitig anerkannt. Doch der Unterschied ist schon sichtbar in der Kompetenz der Vertragspartner. Die Europäische Gemeinschaft tritt ohne Einschränkung als Subjekt des Völkerrechts auf, gleichsam als eine unabhängige Organisation, ausgestattet nicht allein mit dem Mandat der Mitgliedstaaten, sondern ausgestattet mit souveränen Befugnissen. Denn die nationalen Regierungen haben wesentliche Kompetenzen auf die Gemeinschaft übertragen. So wird es die EG sein, die den Vertrag mit dem RGW nicht nur unterschreibt, sondern auch erfüllt. Das RGW hingegen hat von den Mitgliedstaaten, und das sind nicht nur die Warschauer Paktstaaten, sondern auch Kuba und Vietnam, lediglich das Mandat erhalten für einen Rahmenvertrag. Die Ausfüllung dieses Rahmens aber obliegt auf der östlichen Seite den einzelnen Mitgliedstaaten. Das war eine Bedingung der EG, die von den kommunistischen Staaten gewünscht worden war. Diese nämlich fürchteten, dass Verträge zwischen EG und RGW auf der östlichen Seite von den Interessen der Sowjetunion dominiert werden würden und zulasten der kleinen, von Moskau abhängigen Partner gehen könnten. Rumänien, Ungarn, Polen und die DDR, sie waren die treibenden Kräfte. Das hat auch seinen Sinn. Denn während, wie bereits erwähnt, die EG hoheitliche Befugnisse hat, gleichsam eine Wirtschaftsregierung der 12 Mitgliedstaaten ist, ist das RGW nichts von alledem. Die EG ist supranational. Der gemeinsame Markt ist bereits weitgehend integriert. Die RGW-Staaten kennen wirtschaftliche Integration nicht, sondern allenfalls fallweise vereinbarte Arbeitsteilung und die Kooperation von Betrieben. Jede Volkswirtschaft drüben ist ihrer Organisation nach selbstständig und viele Verträge haben das nicht zu ändern vermocht. Dennoch könnte die Einigung mit der EG ein erster Schritt sein, das RGW stärker als bisher zu einer Einheit zu verschmelzen. Vor allem die Sowjetunion zeigt ein auffallendes Interesse daran, Strukturen der EG kennenzulernen und deren Institutionen wie Funktionen nachzuahmen. Besonders der Prozess der politischen Einigung, der aus der EG auf lange Sicht nach der wirtschaftlichen auch eine politische Einheit machen soll, wird von Moskau als eine Herausforderung betrachtet, die es mit vergleichbaren Mitteln wiederzuspiegeln trachtet. So haben Verantwortliche des RGW, die sowjetische Politiker und Funktionäre sind, bereits vor einiger Zeit verkündet, man werde im RGW künftig auch verstärkt politische Konsultationen und Begegnungen nach Art der EG mit regelmäßigen Ministertreffen, mit regelmäßigen Gipfelkonferenzen der Regierungs-, aber auch der Parteichefs einführen. Es gibt dazu sogar entsprechende RGW-Konferenzbeschlüsse. Der sowjetische Staatschef Andrei Gromyko überraschte unlängst das ungarische Parlament, vor dem er anlässlich seines Staatsbesuches sprach, mit dem Interesse der Sowjetunion an einem Parlament der Warschauer Paktstaaten, und er verwies dabei ausdrücklich auf das Parlament der Europäischen Gemeinschaft. Er berief sich auch auf einen Vorschlag des polnischen Parlaments, des Sejm. Offensichtlich sieht man in Moskau in solchen zusätzlichen Institutionen und Regularien ein Mittel, die politische Einheitlichkeit des RGW und der Warschauer Paktstaaten zu substituieren. Dies könnte umso dringender nötig werden, je deutlicher Moskau auf das letzte Disziplinierungsmittel verzichtet, das bisher blieb, die politische Einmischung bis hin zur Drohung mit dem militärischen Einmarsch und dessen Vollzug. Doch nach den Ankündigungen von Gorbatschow in Belgrad, wo er sagte, es könne keine Umstände geben, die eine militärische Intervention in einem anderen Land rechtfertige, und nach neuen völkerrechtlichen Interpretationen sowjetischer Wissenschaftler für die neue sowjetische Außenpolitik, muss Moskau andere Formen suchen, um seinen Einfluss zu stärken und sicherzustellen. Andererseits gibt es auch Stimmen aus kommunistischen Staaten, die gerade in solchen neuen Einrichtungen eine Chance erkennen, ihr eigenes Gewicht zu verstärken. Dies erst recht, wenn die inneren Lockerungen sich auch in parlamentarischen Zusammensetzungen niederschlagen sollten. Doch was sich auch entwickeln wird, eines mag diesen Versuchen immer mangeln. Die Bestätigung durch das Volk, wie in der EG, haben sie nicht. Ab morgen neuer Gipfelregen Gorbatschow, Stichwort Start. Eigentlich sollte es nun um den nächsten Abrüstungsschritt, die Halbierung der weitreichenden Atomraketen, gehen. Es klappt nicht, vielleicht schafft man das bei einem fünften Gipfel noch in diesem Jahr. So werden die beiden wohl darüber reden, wo sonst im Verhältnis der beiden Supermächte der Schuh drückt. Und so erteilte Reagan bereits gestern vorab seine Noten für die Entwicklung in der Sowjetunion unter Gorbatschow von nicht ausreichend bis befriedigend. Hat die Gegenseite irritiert, aus Moskau Manfred Bornschein. Warum müssen sich die Amerikaner immer als die Oberlehrer der Welt aufspielen, fragt TASS heute sinngemäß. Akzeptiert doch mal, ihr Amerikaner, dass wir Sowjets anders sind, andere Prioritäten setzen. Die Losung für den Gipfel heißt, weg mit den Feindbildern und Schluss mit der Konfrontation. Wie wäre es, wenn wir zur Abwechslung einmal voneinander lernen würden? Wenn Präsident Reagan hier nach der Glaubensfreiheit fragt oder sich mit Dissidenten in seiner Botschaft trifft, dann ist das nach der Izvestia kein Problem der Meinungsfreiheit, sondern eine Frage des politischen Taktes, wie er es tut. Der amerikanische Präsident, so heißt es, darf reden, was er will und treffen, wen er will, und das sogar in Moskau. Dass hier ein Nerv getroffen ist, zeigen etliche Pressekonferenzen und Veröffentlichungen, die auf Ronald Reagans Essentials eingehen. Im Radio heute Morgen eine ausführliche Statistik darüber, wie viele Menschen in der Sowjetunion sich in der letzten Zeit haben taufen lassen, wie viele Bibeln der Staat drucken lässt und zusätzlich drucken will. Auf einer Pressekonferenz heute Morgen ein Metropolit, der über seine internationale Kirchenarbeit von hier berichtete. Er will zum Gipfel mit amerikanischen Geistlichen einen Gottesdienst abhalten. Eine andere Veröffentlichung weist darauf hin, wie unmenschlich auch äußerlich die Grenze zwischen USA und Mexiko sei, wie erbärmlich das Leben vieler ausgebeuteter Einwanderer in den USA. Die amerikanische Politik, alle Feinde der Sowjetunion zu unterstützen, sei überholt. Wir, so die sowjetische Seite heute, bestehen ja längst nicht mehr darauf, allein im Besitz der Wahrheit zu sein. I don't want Das politische Thema der kommenden Woche wirft schon heute seine Schatten voraus. Die vierte Auflage des Gipfeltreffens zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan. Diesmal in Moskau. Gerade noch rechtzeitig haben beide den Vollzug ihres Abkommens vom letzten Mal einpacken können. Gestern ratifizierte der US-Senat das INF-Abkommen zur Vernichtung der Mittelstreckenraketen. Heute zog das Präsidium des obersten Sowjet nach. Das sogar direkt per Video ins Moskauer Pressezentrum übertragen. Vor dem Gipfel denken in Moskau. Johannes Grotzki. Der prominente außenpolitische Kommentator Alexander Bowin beschied in der Regierungszeitung Izvestia wörtlich: Entgegen vieler Prognosen, auch entgegen meiner eigenen Prognosen, hat sich Präsident Reagan spürbar geändert. Umgekehrt machte der Autor geltend, dass auch die Sowjetunion den Hang zum Monopol aufgegeben habe, die Wahrheit zu besitzen. Gleichzeitig wird in sowjetischen Zeitungen davor gewarnt, dass immer noch Kräfte in Amerika den Prozess der Annäherung bremsen wollen. In Moskau war man allerdings davon überzeugt, dass diese Kräfte die nun erfolgte Ratifizierung des INF-Vertrages nicht verhindern konnten. Neben der Genugtuung über dieses Abkommen kommentiert die Pravda die noch anhaltenden Bemühungen um ein weiteres Abrüstungsabkommen zur Halbierung der Langstreckenraketen mit dem Hinweis: Leider sei ein Startabkommen bis zum Gipfel noch nicht fertig geworden, um dann wörtlich die Leser zu beruhigen. Darin liegt aber nichts Fatales, denn dieser Gipfel sei als Etappe auf dem Weg zu weiteren Zielen anzusehen. Versteckte Kritik wird aber auch in der Regierungszeitung Izvestia laut, die darauf verweist, dass der amerikanische Verteidigungsminister von der Sowjetunion als dem Hauptfeind spreche, und zwar gerade in dem Augenblick, als sich Präsident Reagan auf den Weg nach Moskau aufgemacht habe. Perspektivisch weist die Pravda jedoch schon über die Amtszeit von Präsident Reagan hinaus, wenn sie darauf anspielt, dass es nicht alleine um die Beziehungen zwischen zwei Führungspersönlichkeiten gehe, sondern um eine Gesundung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. SWF 1, Sonntag aktuell. In Moskau fiel heute der Startschuss für die fünftägige Gipfeltour von Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow. Zum vierten Mal zieht damit die amerikanisch-sowjetische Seilschaft los. Am Mittwoch wollen die Chefs der Supermächte buchstäblich den Gipfel erreichen. Dann nämlich sollen die Ratifikationsurkunden zum Mittelstreckenvertrag ausgetauscht werden. Über die ersten Stunden aus Moskau der Bericht von Manfred Bornschein. Das Treffen begann mit einer offensiven Rede von Michail Gorbatschow. Wir brauchen einen positiven Impetus, sagte er. Wir haben eine große Verantwortung für die Zukunft der Menschheit. Die Abrüstung muss weitergehen. Bei den strategischen Waffen, aber auch bei den chemischen und konventionellen Waffen. In unserer Verantwortung liegt aber auch die wirtschaftliche Entwicklung der Welt und die Wahrung der Menschenrechte. Dann kam Gorbatschow darauf, dass beide Staaten sich geändert hätten. Langwährende Antipathien, sagte er, haben abgenommen. Alte Stereotypen, die von Feindbildern stammen, sind aufgebrochen. Das war auch der Tenor in der sowjetischen Presse in den letzten Tagen. Amerika und die Sowjetunion haben sich weiterentwickelt. Kooperation statt Konfrontation ist das Gesetz des Handelns. Die russische Seite besteht nicht mehr auf dem Alles oder Nichts. Auch im Bereich der Menschenrechte hat sich in diesem Land viel geändert. Gorbatschow spielte darauf an mit einer Bemerkung, die auf alte Reagan-Äußerungen vom Reich des Bösen zurückgehen. Herr Präsident, Sie und Mrs. Reagan sind hier zu Ihrem ersten Besuch in der Sowjetunion, einem Land, das Sie oft in Ihren öffentlichen Stellungnahmen erwähnt haben. Bei Ihrem Interesse an russischen Sprichworten. Hier noch eins. Es ist besser, einmal zu sehen, als 100-mal zu hören. Die Sowjetunion, so der Generalsekretär weiter, respektiert die Amerikaner. Und Präsident Reagan soll hier erleben, dass in diesem Land mit seiner alten, zum Teil schweren Geschichte viel Vaterlandsliebe und ein großer nationaler Stolz vorhanden sind. Die Begrüßungsrede von Präsident Reagan war in großen Teilen rückschauend. Es war kalt in jenen Tagen in Genf und sogar kälter in Reykjavik, als wir uns trafen, um die Vorbereitungen für Besuch und Gegenbesuch auszuarbeiten. Wir sahen uns großen Schwierigkeiten ausgesetzt, aber bei Ihrem Besuch in Washington im letzten Dezember, unabhängig, dass wir noch mit schwierigen Aufgaben befasst waren, haben wir beeindruckende Fortschritte erreicht in allen Gebieten und in allen Gesprächsthemen. Menschenrechte, regionale Konflikte, Abrüstung und zweiseitige Beziehungen. Am Schluss dann eine realistische Einschätzung des amerikanischen Präsidenten über die Möglichkeiten des Gipfels von Moskau mit einem russischen Dichterwort. Es ist geboren, aber es kommt nicht rasch. Ronald Reagans Besuch in Moskau ist die erste Visite eines US-Präsidenten in der Sowjetunion seit 14 Jahren. Die Machthaber im Weißen Haus haben ihre Meinung über die Machthaber im Kreml korrigiert. Das zeigt sich auch in ihren Gipfelerwartungen. Hans Kressmann. Die amerikanischen Moskau-Reisenden erwarten ein wichtiges Gipfeltreffen, wenngleich wohl eines ohne konkrete, greifbare Ergebnisse. Ronald Reagans Besuch ist von der amerikanischen Seite ganz eindeutig auf vier Bereiche vorgeplant. Erstens Menschenrechte. Die Amerikaner verfolgen da eine psychologische Doppelstrategie. Auf der einen Seite erkennen sie auch öffentlich an, was Gorbatschow bisher schon erreicht hat. Andererseits drängen sie darauf, dass die Zugeständnisse in Gesetze umgemünzt werden. Zweiter Verhandlungsbereich, Abrüstungsfragen. Die Halbierung der nuklearen strategischen Arsenale beider Seiten ist noch nicht zur Vertragsreife gediehen. Die Amerikaner steuern auf eine weitere Absichtserklärung am Ende des Gipfels hin. Was drittens die regionalen Probleme anbetrifft, ist es der Wunsch Washingtons, die Gespräche stark auf den Nahen Osten zu konzentrieren. Im vierten Bereich, also bei den sogenannten bilateralen Fragen, wird es nach amerikanischer Erwartung freundliche Bekundungen und wohl auch ein paar Verabredungen geben. Etwa Verstärkung des Kulturaustausches. Polizist fuhr Amok. Ehemann schlug mit Stuhlbein. Chance für arbeitslose Lehrer. Lesen Sie Zeitung? Ich meine eine richtige Zeitung mit Nachrichten und Meinungsteil, mit Feuilleton und Reportagen. Nicht jenes Papier, das sich Zeitung nennt und nichts als riesige Überschriften bietet, die so läppisch sind, dass sie die Leser eigentlich abschrecken müssten. Wer hat Zeit zum Zeitunglesen? haben Tagesschau und Heute und die stündlichen 5-Minuten-Nachrichten des Rundfunks das Lesen ganz verdrängt. Die Zahlen der Zeitungsverleger sprechen dagegen. Aber wer liest wirklich?